5-Jahres-Plan haben wir nicht so ganz geschafft, aber eins ist sicher. Wir vom lesbischen Lekenkombinat Leipzig hören auch Eldoradio, ne wahr? Ob Osten oder Westen, Eldoradio ist am besten.